wunderschön und bunt. Auch schöne Häsinnen sind hier. Doch was ich wirklich nicht kapier: Die schönste Häsin hier im Wald lässt Hasenfutter völlig kalt. Ich kann sie wirklich sehr gut leiden, doch sie liebt nur Schwarzbrotscheiben. Schwarzbrot, Schwarzbrot, Schwarzbrot, die Scheibe Schwarzbrot, Schwarzbrot, Schwarzbrot, schwarzes Brot. Ich bin im Wald und sieh mich um. Da stehen da zwei Menschen rum, die küssen sich doch auf den Mund. Das ist bestimmt gar nicht gesund. Der Große säuselt: Liebling, sieh, das Abendrot ist schön wie nie. Und Liebling sagt im Abendrot: Ich hab so Lust auf schwarzes Brot. Schwarzbrot, Schwarzbrot, Schwarzbrot, Schwarzbrot, Schwarzbrot, Scheibe Schwarzbrot, schwarzes Brot. Hi, und jetzt der Hasenchor. Schwarzbrot, bitte schön. Scheibe Schwarzbrot. Ha! Schwarzbrot. Also gestern war der Jäger da. Ich sagte: Hallo, alles klar? Da zittert der Jägermann. Wahrscheinlich, weil ich sprechen kann. Er stammelt: Bitte tu mir nichts, nichts Schlimmes, und ich schenke dir was Schönes. Und in seiner Not gibt er mir ein Stück schwarzes Brot. Also sag mal, spinnt der? Ich bin Nase. Schwarzbrot, haha, Schwarzbrot, Schwarzbrot, Schwarzbrot.